Auf der Kiefer hatte sie gehockt, sich an ihrem schuppigen Stamm festgehalten und von dort aus gesehen, wie die Fische im versunkenen Himmel über der Stadt umherschwammen. Nachdem der Onkel sie wieder heruntergehoben hatte, waren ihre Hände ganz klebrig gewesen vom Harz. Ihr Onkel hatte Sand genommen und das Harz damit abgerieben. Während das Mädchen in seiner schwarzen Kammer sitzt und von Zeit zu Zeit versucht, sich aufzurichten, dabei aber mit dem Kopf gegen die Decke des Verstecks stößt, während es die Augen weit aufmacht und dennoch nicht einmal die Wände seiner Kammer sehen kann, während die Dunkelheit so groß ist, dass das Mädchen nicht einmal erkennen kann, wo sie aufhört, erscheinen in seinem Kopf Erinnerungen an Tage, an denen das ganze Blickfeld mit Farben ausgefüllt war, bis an die Ränder. Wolken, Himmel und Blätter, Blätter von Eichen, Blätter der Weide, die wie Haare herunterhängen, schwarze Erde zwischen den Zehen, trockene Kiefernadeln und Gras, Kienzapfen, schuppige Rinde, Wolkenhimmel und Blätter, Sand, Erde, Wasser und Bretter des Stegs, Wolkenhimmel und gleißendes Wasser, in dem die Sonne sich spiegelt, schattiges Wasser unter dem Steg. Durch die Ritzen kann sie es sehen, wenn sie sich mit dem Bauch auf die warmen Bretter legt, um nach dem Baden zu trocknen. Nachdem der Onkel schon fort war, hatte der Großvater sie noch 2 Sommer lang zum Segeln mitgenommen. Sicher steht die Jolle des Großvaters noch immer in der Werft des Dorfes, seit 4 Jahren im Winterquartier. Jetzt, ohne zu wissen, ob draußen Tag ist oder Nacht, greift das Mädchen nach der Hand, die der Großvater ausstreckt, steigt vom Steg auf den Bootsrand hinüber, sieht, wie der Großvater den Knoten, mit dem das Boot am Steg festgemacht ist, löst und das Seil ins Boot wirft. Sämtliche Fenster des Hauses in der Novolipje-Straße, wo das Mädchen sich versteckt hält, stehen noch immer weit offen. Bis vor wenigen Tagen waren alle Zimmer mit Menschen gefüllt, die atmen wollten, aber jetzt ist alles vollkommen still. Die Menschen aus den Zimmern sind fort und auch unten auf der Straße geht niemand mehr, zieht niemand mehr einen Karren, niemand redet mehr, schreit oder weint. Nicht einmal der Wind ist mehr zu hören. Kein Fenster schlägt zu, keine Tür. Während das Mädchen in seiner schwarzen Kammer sitzt und seine Knie manchmal nach rechts dreht, manchmal nach links, während jenseits der Kammer in der Wohnung alles still ist und jenseits der Wohnung unten auf der Straße alles still ist und jenseits dieser Straße, auch in allen anderen Straßen des Viertels alles vollkommen still ist, hört das Mädchen alles, was es einmal gab. Das Rauschen von Blättern, das Plätschern von Wellen, das Hupen des Dampfers, das Eintauchen von Rudern ins Wasser, das Klopfen der Handwerker von nebenan, das Knattern eines Segels. Von C-Dur entfernt man sich über G-Dur, D-Dur, A-Dur, E-Dur, H-Dur bis hin zu Fis-Dur, Kreuz für Kreuz immer weiter. Aber von Fis wieder hin zu C ist es nur ein ganz kleiner Schritt. Vom Spielen auf allen schwarzen bis hin zum Spielen auf allen weißen Tasten ist es der allerkürzeste Weg. Unmittelbar, bevor man wieder die kinderleichte Tonart C-Dur erreicht, wimmelt es nur so von Kreuzen. So hat es ihr, bevor er nach Südafrika fuhr, Onkel Ludwig erklärt. Und genau so stößt Doris jetzt in dieser vollkommenen Stille und Leere mit der Erinnerung an die Zeit an, in der alles da war. Jetzt ist es nur noch ein kleiner Übergang, der ihr bevorsteht. Entweder verhungert sie hier in ihrem Versteck oder sie wird gefunden und abtransportiert. Niemand von denen, die wussten, wer sie war, weiß mehr, dass sie da ist. Das macht den Übergang so gering. Schritt für Schritt ist sie bis hierher gelangt, bis beinahe zum Ende. Das heißt, der Weg muss auch einen Anfang gehabt haben. Und an diesem Anfang muss sie um ein genauso geringes vom Leben entfernt gewesen sein, wie sie es jetzt vom Tod ist. Der Anfang muss beinahe noch genauso ausgesehen haben wie das Leben, muss irgendwo mittendrin gewesen sein und noch unerkennbar als erster Teil dieses Weges, von dem sie erst jetzt weiß, wohin er führt.